Ja, lange ist es her, da gab ich euch einen folgenden Chip-Part-1. Eine Love Story, die niemals senden sollte, aber schon das dritte Mal zu Ende ist. Und nun ist es ungewiss, ob diese Liebe und Love Story es noch einmal überstehen wird. Doch sie wird immer in meinem Herz und meinen Gedanken bestehen bleiben. Engelchen, hörst du mich? Das hier ist nur für dich. Das ist unsere Liebe, sie wird immer bleiben. Denn Engelchen, ich liebe nur dich und will dich zurück. Und ja, die ganze Welt soll es wissen. Ja, ich liebe dich. Let's go! Mein Engelchen, du bist mein Girl, mein Ein und Alles, mein Engel, yeah. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, deine Stimme höre, fängt mein Herz an zu pochen, als hätte es das erste Mal Liebe gerochen. Engelchen, vergiss einfach alles außer uns, Unzertrennlichkeit, das allein macht die Kunst. Denn ich liebe alles an dir, auch wirklich jedes einzelne Haar, ich weiß noch wie gestern. Du wolltest, dass ich bei dir bleibe und nicht mehr geh, als du sagtest, geh nicht so nah vor Engelchen sein Lauf. Denn du bist und bleibst mein Engelchen, mein Ein und Alles. Du bist einfach der Hammer, ein Traum, bei dir passt einfach alles. Vergiss das hier niemals, denn das ist unsere Liebe. Vor Engelchen, let's go, cheer! Werde ich gar nicht, will ich hier und jetzt offen was sagen. Engelchen, ich versuch dir das Geschehenes zu erklären. Wenn es nicht mehr schafft, werde ich hier sofort sterben. Das ist ein Moment da, der dafür sorgt, dass ich ein schlechtes sehe. Es ist so hart, das Leben ohne dich, wer wenn du nicht bei mir bist, zerreißt es mich. Weißt du, ohne dich kann ich hier nicht existieren. Egal wie schwer es wird, ich werd immer für dich leben. Hörst du den Klang, der wie ein Engel für dich spricht? Es ist Beat und Text ganz allein nur für dich. Dieser Schmerz, mir zeigt, dass ich immer noch lebe. Es ist nur wichtig, dass du weißt, dass ich dich liebe. Liebe hin, Liebe her, denn zwischen uns ist noch mehr. So verdammt viel mehr, der Gedanke an dich gibt mir so viel Kraft. Es gibt keine, die mich schätzt, wie glücklich macht. Ich sehe einen Augenblick, der mir sagt, hab jetzt keine Angst. Denn egal was passiert, sie mag dich doch voll und ganz sah. Hörst du es noch wie damals in einem Klang, der wie ein Engel für dich spricht? Es ist Beat und Text wieder ganz allein nur für dich. Liebe hin, Liebe her, denn zwischen uns ist noch mehr, so verdammt viel mehr. Es ist der Gedanke, der mich jetzt hier so glücklich macht. Ich hab so wie damals bei unserem ersten Treffen dieses Kribbeln im Bauch. Oder unser erster Kuss, ein Traum wie ein Gedicht aus einem Buch. Es ist dieser eine Augenblick, der mir sagt, hab jetzt keine Angst, denn egal was passiert, sie mag dich doch voll und ganz. Bitte sag mir die Wahrheit, was soll ich machen? Soll ich dich weiter lieben oder soll ich's einfach lassen? Aber glaub mir eins, ich könnte dich niemals hassen. Ich könnte nicht aufhören, dich zu lieben. Ich könnte es nicht lassen. Du bist wie ein Engel von Gott gesandt. Nur er hat bei dir die Flügel vergessen. Engelchen, ein Blick gereicht und ich fühlte, das muss wahre Liebe sein, denn sie verändert unser Leben. Wenn ich daran denke, für immer und ewig, einfach mit dir zusammen zu sein, immer und ewig. Du bist mein Engelchen, meine große Liebe.